kommt raus im Juni, hoffentlich. Das ist ein Song davon. Er heißt Mein Vogelsnacht. Zeig da, Mike! Vier Hände, vier Beine, mach einfach alleine auf dem Mobil mit der Kurbelscheibe. Du kannst gerne schreien, die Hände sind scheidig. Du kannst für mich besser, wie kalt es im Wald ist. Komm, ich will super, weil schon mal ein Titel. Ach, ach, ich hab mit viel Platz. Mein Zimmerkollege ist nicht doch gewacht. Er hängt von der Decke, dass der Hurensohn tropft. Du bist deine Kommandine ohne Beine, ohne Kopf. Ich mach keine Gefangenen, aber der deine Gehöbel. Deine Mutter blut, der ist wie ein kämpfischer Krödel. Meine Beute, die Vögel picken die Reste auf. Ich hab meine Meinung, meine Blut, passt genau. Ich zieh mir deine Haut über meine Kopf, denn ich mach mit deiner Frau. Mit Walter im Pit. Nick, jeder meiner Leute geht auf die Rauch. Und ich gebe jedem ein Stück mit. Deine Ehemann aus der Küche, Mutter sucht im Internet. Er heißt den Exoten, ich komme mit Kramstein zum Rendezvous direkt zurück von den Toten. Ich habe keine Zeit mehr, die Sonne geht auf mein Ende. Da ich vor meine Fenster zu um alle meine Wände. Es geht mal Vogelsnacht, ich breche auf der Kante aus. Setze meine Schweinekopfmaske auf. Ich raste aus. Jetzt hast du vier Väter, 13 Fließtäter. Und ich bin Klappe unter deinem Fenster. Baby, ich sing die Amore. Sehe scheiße aus, doch denke dich trotzdem. Rico, Riatore. Teufel trinkt Rana, Gott trinkt Vitali. Deine Mutter verkauft ihre Boxe vor allen die. Rein in den Club, schnell in die Höhe. Deine Frau hat meine Brust im Kolon. Blö, blö, Augen sind blau. Eier aus Eisenschwanz Granit. Du denkst, du bist mit deiner Frau bei Ikea, denn sie hat dich in einen Schrank verliebt. Ich kann mit meinem Auto leider nicht mehr fahren, weil ich aus Überzeugung von Leid tanke. Hände in der Pfannestraße, du hängst in der Leitplanke. Was du musst, ich fahre mit Wasser in die Triebe. Von der Beste von Schatz, glaube ich, ich endiere. Und mein neuer Leber und eine neue Lunge. Fahre ich mit dir, bitte mach ein Backup, denn ich schütze mit die Liere. Und wenn sie nicht stinkt, dann denke ich mir Scheiß drum. Den Schütter bischen sie mit deinem Schleichschuss. Deine Art, ihr sammelt jedes Wochenende Pilze. Aber nicht im Wald, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Dein Album scheint mir ganz schön scheiße zu sein. Es ist voll Vogelsnacht, ich spreche auf der Kasse aus. Setze meine Schweinekopfmaske auf. Raste aus. Oh. Ab jetzt hast du vier Väter, Kreuzen, Kriegspeter. Ich bin aufgestylt, Polohemd. Pediküre, Maniküre, Gurke, Maske, Raumgeld, Brandpfeil, Solarrent. Ich mache mich schön, bevor ich Hure schlachte. Geisterstunde, Zeit für meine Runde. Skinhead Black mit einem Menschenopfer. Salzsäure in meiner Wasserpistole, ein typischer KIZ-Schenkeklopfer. Hast du den Bunkern auf dieser CD? Bist du Untermieter in meiner Hundehütte? Hängen deine goldene Platte an die Wand wie ein Platinkeller in der Unterlippe. Hat deiner Tochter und hole sie ab wie ein Selbstjäger. Oh Gott, ist ein Schiri und lach mir Elfmeter. Dein Papa ist mein neuer Geld. Geber, jetzt gibt es einen neuen Brot in deinem Haus. Samenka, ich setz an das Schloss ausgetauscht. Du hörst du über die Sprechanlage. Ich deine Kinder mit Rest und Kämmer jage. Ich bin ein Pimp aus einem Sarg, kein Pentagramm. Nenn mich den Terroristen, denn ich spreng dein Dach. Die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Dein Album scheint mir ganz schön scheiße zu sein. Es ist mein Vogelsnacht, ich spreche auf der Platte aus. Meine Schweinekopfmaske auf, raste aus. Ach, jetzt hast du vier Väter, KIZ-Triebtäter. Jetzt ist mein Vogelsnacht, ich spreche auf der Kratze aus. Setze meine Schweinekopfmaske auf, raste aus. Ach, jetzt hast du vier Väter, KIZ-Triebtäter. Ein kleiner Vorgeschmack auf das Album.